Spiel durch das Tor. Fanfaren sie begleiten, hell zu den Hügeln empor. Hell zu den Hügeln empor. Die Wiehern Rosse, sie tanzen, die Birken, die wiegen sich lind. Yeah.